الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Wir machen weiter bi'idhnillahi ta'ala mit der Vortragsreihe, was jeder Muslim wissen muss. Nachdem wir verstanden haben, wie wichtig ist, mit der Aqidah zu beginnen, so sollten wir, liebe Geschwister, wissen, die Grundlage der Religion, seine Regel und die Wurzel ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und die Lossagung vom Tagut. Der Tawhid ist die Grundlage der Religion, die höchste Stufe und seine Wurzel, worauf die gesamte Religion gebaut wird. Der Glaube von einem Mensch ist nicht richtig und wird keine Tat angenommen, außer mit der Verwirklichung des Tawhid und die Lossagung von seinem Gegenteil. Im Tawhid ist die wahre Ehre der Muslime und deren Stärke, und damit werden sie siegen, bi'idhnillahi ta'ala. Deswegen, die Feinde Allahs haben die versucht und versuchen sie immer noch. Versuchen sie immer noch, um die Sehenswürdigkeit der Religion zu überfluten und die wahre Bedeutung des Islam zu ändern. Warum? Damit sie die Muslime von der Quelle ihrer Ehre und Einheit zu entfernen. So deswegen haben sie in unsere Länder ihre Tyrannen eingesetzt und denen die Aufgabe gegeben, die Muslime von den wichtigsten Sachen zu entfernen, nämlich dem Tawhid. Die haben die Gelehrten eingesperrt, die Wahrheit gesprochen haben. Die haben die Gelehrten getötet, die Wahrheit gesprochen haben. Und die haben die falsche Manhaj verbreitet. Aber Allah tabaraka wa ta'ala besteht darauf, seine Licht zu vollenden. Sagt subhanahu wa ta'ala, يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Und in anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. In ungefährer Übersetzung sagt Allah tabaraka wa ta'ala in Surah 9, Vers 32, sie wollen Allahs Licht mit ihren Münden auslöschen, aber Allah besteht darauf, seine Licht doch zu vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. In der andere Vers, in Surah 61, Vers 8, sagt Allah tabaraka wa ta'ala, sie wollen dem Allahs Licht mit ihren Munden auslöschen, aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es die Ungläubigen zuwider ist. Deswegen macht euch keine Sorge, dass der Wahrheit sich verbreiten wird, ohne Zweifel. Aber macht euch Sorge, was habt ihr um die Verbreitung des Wahrheit geleistet? Was ist dein Anteil gewesen? So lasst uns bi'idhnillahi ta'ala erstmal unsere Religion lernen, danach handeln und dann bi'idhnillahi ta'ala dazu rufen. So lasst uns mit der wichtigsten Sache anfangen, nämlich die Lossagung von dem Tagut und die Bestätigung der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Anbetung, Herrschaft, die Namen und die Eigenschaften. Wir fangen kurz mit der Glaube. Der Glaube, der Iman bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Erstmal, wer sind die Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Ahlus Sunnah wal Jama'ah sind jeder, der auf dem ist, was der Prophet s.a.w. darauf war und die Sahabe darauf waren. Und das sind diejenigen, die sich fest an der Sunnah des Prophet s.a.w. halten. Und das sind die Sahaben und die Tabi'un und die Immer, die denen auf besten Art und Weise gefolgt haben. das sind diejenigen, die sich von der Erneuerung entfernt haben, in jeder Zeit und jeder Ort. Und die werden bestehen bleiben, bi'idhnillahi ta'ala, bis der Tag der Auferstehung. Die werden siegen in jeder Zeit und jeder Ort bis der Tag der Auferstehung. Warum wurden sie Ahl Sunnah wal Jama'ah genannt? Weil sich an den Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehalten haben und sich von den Bid'ah entfernt haben. Und warum Jama'ah? Weil sie sich darauf geeinigt haben, diese Sunnah äußerlich und innerlich zu praktizieren. In der Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der Aussagen und auch in der Taten und in die Bestätigung. Und sprachlich heißt der Iman Bestätigung und Anerkennung. Die Definition der Erklärung von der Iman ist Aussprechen mit der Zunge, Überzeugung mit dem Herz und die Handlung des Körpers. Al-Iman Al-Ajali rahimahullah sagte, liebe Geschwister, Al-Iman tasdiqun bil-qalb wa iqrarun bil-lisan wa amalun bil-jawarih wa la yakunu mu'minan illa an yajtami'a fihi hadhihi al-khisal al-thalath. Er sagte, Iman ist die Überzeugung mit dem Herz und Anerkennung mit der Zunge und Handlung des Körpers. Und der Mensch wird nicht gläubig sein, bis sich diese drei Sachen in ihm versammeln. Bis er diese drei Taten tut, wird er Mu'min sein, wird er gläubig sein. Und Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ والعمل من الإيمان والإيمان من العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. In der Buch Iman auf der Seite 250 sagte Ibn Taymiyyah rahimahullah, es waren Menschen vor uns von unseren Vorfahren, die keinen Unterschied gemacht haben zwischen dem Iman und der Tat. Und der Tat gehört zu dem Iman. Der Iman gehört zu der Tat. So jeder, der mit seiner Zunge geglaubt hat und mit seinem Herz anerkannt hat, mit seinen Taten bestätigt hat, das ist die festeste Handhabe. Das ist die festeste Handhabe, was Allah tabaraka wa ta'ala in seinem Buch erwähnt hat. Festeste Handhabe, wo es nicht zerrissen wird. Und wer mit seiner Zunge sagt und nicht mit seinem Herz das anerkennt und mit seiner Taten nicht bestätigt, der ist der eine Mensch, der im Akhirah zu den Verlierern gehören wird. So, wir haben jetzt verstanden, wer Ahl Sunnah wal Jama'ah ist und was ist der Iman sprachlich und Definition und was die Gelehrte über den Iman gesagt haben. Der Glaube, es kann nicht sein, dass jemand sagt, ich glaube, ohne dass er mit seinem Herz das anerkennt und ohne dass er mit dem Taten das bestätigt. Es reicht nicht, mit der Zunge auszusprechen, dass ich gläubig bin, dass ich Muslim bin, dass ich gläubig bin. Das muss man mit dem Herz anerkennen und mit dem Körperteil bestätigen. Warum sagst du, ich bin gläubig? Weder betest du, noch fastest du, noch liest du Koran, noch machst du irgendeinen Tat, was die Muslimen machen müssen, dann behauptest du, Muslim zu sein. So jeder, der mit seiner Zunge das ausgesprochen hat, der Glaube, und mit seinem Herz anerkannt hat, mit seinen Taten bestätigt hat, was er daran geglaubt hat, der ist eine Gläubige. Und der wird Yawm al-Qiyamah gerettet sein, wenn er so sterben wird. Und jeder, der nur mit seiner Zunge ausgesprochen hat, mit seinem Herz nicht anerkannt hat, mit seinen Taten nicht bestätigt hat, was er daran geglaubt hat, dann wird er ohne Zweifel Yawm al-Qiyamah zu den Verlierern gehören. So, liebe Geschwister, in die zweite Teil des Vortragsreihe haben wir gelernt, wie wichtig ist, die Grundlage der Religion zu lernen und dass wir bi'idhnillahi ta'ala damit anfangen würden und wie wichtig ist, das Tauhid zu lernen. Und wir haben gesagt, dass Tauhid die Grundlage der Religion ist, die höchste Stufe und seine Wurzel ist, worauf die gesamte Religion gebaut wird. Danach haben wir gelernt, was der Iman ist, wer ist Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, was ist die Iman sprachlich, Definition und was die Gelehrten über den Iman gesagt haben. So möge Allah tabaraka wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die das Wort hören, danach die Besten davon folgen. Subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.